Anschalten. Das Meditationszentrum lag nahe einem kleinen Wald, als sich die Welten ineinander schoben. Die Meditierenden, verzückt, wurden unfreiwillige Zeugen einer delegierten Konferenz über die Andromeda-Brillanten. Ich beobachtete. Das Meditationszentrum lag nahe einem kleinen Wald, als sich die Welten ineinander schoben. Die Meditierenden, verzückt, wurden unfreiwillige Zeugen einer delegierten Konferenz über die Andromeda-Brillanten. Ich beobachtete. Ich gebe dir jetzt noch etwas Zeit, darüber nachzudenken, warum du in dieses Haus gekommen bist. Es ist ein seltsames Haus. Es ist ungemütlich, obwohl da Kerzen brennen. Das Dach ist zu hoch und darunter sammelt sich Musik. Menschen singen hier auf Befehl. Sie dürfen sich die Lieder nicht selbst aussuchen. Warm ist es hier auch nicht. Keine gute Heizung. Das Bühnenbild wird niemals ausgetauscht. Und es gibt hier nur zwei Stücke zu sehen. Das eine heißt, du bist schuld. Das andere heißt, alles wird gut. Hast du überlegt, warum du hier bist? Weil du willst oder weil du musst? Wenn du jetzt nicht aufgestanden und gegangen bist, werde ich dir eine Geschichte erzählen. Aber du wirst mich nicht sprechen hören. Nicht sprechen. Ich erzähle dir die Geschichte mit Ton und Klang. Und du wirst sie erst verstehen, wenn du sie nicht verstehst. Und jetzt? Es fing an zu schneien. Schneeflocken fielen die kleinen Bomben auf die Köpfe der Meditierenden, reingeschlafenen Betten. Es war sehr ruhig in dem Raum. Die ineinander verwobenen Wirklichkeiten beunruhigten niemanden mehr. Man konnte gar nicht sagen, wer waren die Meditierenden und wer waren die Delegierten. Etwas ist geschehen. Etwas ist geschehen. Etwas ist geschehen. Ich führe dich in ein neues Zimmer. Es ist sehr hell. Sehr viel Licht. Ja? Du bist doch nicht allein. Sei etwas neugieriger. Wir sagen dir alles, was du willst. Ich führe dich in ein neues Zimmer. Es ist sehr hell. Sehr viel Licht. Ja? Du bist doch nicht allein. Sei etwas neugieriger. Wir zeigen dir alles, was du willst. Lass uns sehen und hören. Jetzt.